ich sollte jetzt gleich erstmal nochmal was trinken. Jetzt habe ich nämlich hinterher gleich wieder Sprechkäse. Das ist mir in den letzten paar Sendungen immer wieder passiert, dass ich jetzt irgendwie nicht vernünftig irgendwie in den Mund befeuchtet habe. Ich habe jetzt auch tatsächlich ein Podcast-Getränk, was ganz lustig ist, nämlich Mineralwasser. Ja. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem diskoreanischen Comic-Podcast, heute wieder alleine. Ja, letzte Woche musste ich ja leider ausfallen, weil letzte Woche haben wir unseren neuen Podcast gestartet, die Kinderstunde. Solltet ihr ihn noch nicht gehört haben, dann empfehle ich euch ganz, ganz schnell diesen Podcast nochmal nachzuhören. Diesen Podcast gibt's ab jetzt eben auch monatlich, also in ungefähr 3-4 Wochen gibt's also die nächste Folge schon. Da könnt ihr euch drauf freuen. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Themen, über die ich im Comic-Bereich reden möchte. Und das sind einerseits das Juni-Programm von DC, dann wie geht's mit Secret Wars bei Marvel weiter, dann gucke ich mir noch ein paar Filme an, den neuen Pixels-Film von Adam Sandler, dann die Valiant-Filme, die anstehen demnächst, dann noch ein paar Reviews, was habe ich hier stehen, Action Comics Nummer 40, Simpsons 218, Howard the Duck Nummer 1 und das war's ja schon alles. Und das ist eben dann die Sendung heute und ich möchte dann auch sofort anfangen, nämlich mit DCs Programm für den Monat Juni. Das ist ein bisschen ein kritisches Thema für mich, weil ich hatte lange drauf gewartet, dass bei DC nochmal sowas wie ein Reboot passiert und hatte eigentlich gehofft, dass nach Crisis oder nach, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, nicht unbedingt nach Crisis, aber schon auch ein Stück weit, jetzt habe ich hier aber eine seltsame Anzeige, nee, das muss ich anders machen, nach Convergence eben entsprechend ein Reboot passieren würde, das ist nicht passiert. Also dass das Convergence so ein billiger Ersatz für diese Crisis sein würde, das hatte ich dann ja schon relativ schnell auch verstanden. Naja, wie soll ich das sagen? Es ist so, das, was hinten rausfällt aus Convergence, ist eigentlich extrem unbefriedigend. Vor allem jetzt, wo man eben auch die Solicitations für Juni tatsächlich vorliegen hat. Ich kann hinterher auch nochmal so ein bisschen was dazu sagen, wie die Neuausrichtung dieses DC-Universums dann auch tatsächlich von DC selbst gemeint ist. Und ganz ehrlich, ich stimme mit dem auch nicht wirklich überein, also mit deren Meinung. Und wir reden aber gleich nochmal drüber. Ich möchte mir erstmal noch ein paar Titel im Einzelnen angucken. Ich will gar nicht auf jede Serie eingehen. Auf Batman gehe ich gleich nochmal gesondert ein. Detective Comics bekommt irgendwie auch eine Ausrichtung mehr in Richtung Detektivgeschichten tatsächlich. Also da sind also Harvey Bullock ein bisschen weiter drin. René Montoya kommt zurück in die New 52, was ich ziemlich cool finde. Robin eben mit seinem Solo-Bock, keine Ahnung. Bla bla bla bla. Black Canary, ja Gott, macht was ihr wollt, ist mir total egal. Harley Quinn kriegt ein cooles Cover, was 1:1 aussieht wie das von We Are Robin, was ich ziemlich lustig finde, dass man da also durchaus nochmal ein bisschen so einen Bezug zu nimmt. Dann geht's weiter mit Harley Quinn und Power Girl. Die Story wird weiter vorgeführt. Grayson, Catwoman, Gotham Academy. Damien kommt dazu, was ich ganz interessant finde. Red Hood Arsenal, habe ich eigentlich schon was dazu gesagt. Batman Beyond, dann Batmite. Das ist eine Six-Issue-Miniseries in dem Fall. Batman, Superman, da ist eine Storyline drin, die Truth heißt. Ebenso diese ganzen Superman-Titel, also nicht nur Batman bekommt ein neues Kostüm oder eine neue Rüstung, sondern eben auch Superman kriegt eine neue Ausrichtung, was ich einfach nicht verstehe, weil man hat in den Superman-Heften, hat man ihm gerade erst ein neues Kostüm spendiert, also John Romita Jr. durfte ihm nochmal ein neues Kostüm basteln und jetzt fängt man an, ihn also da in Jeans und T-Shirt durch die Gegend rennen zu sehen. Bizarro fängt an, da reden wir dann gleich nochmal drüber. Doomed ist jetzt auch sowas, also wirklich Doomsday, der Charakter heißt Doomsday, dieses rote Monster. Was das soll, weiß ich nicht. Geschrieben von Scott Lobdell und gezeichnet von Javier Fernandez. Keine Ahnung, Ken Lashley, weiß der Geier. Superman Wonder Woman eben auch in diesem Event. Dann bekommt nämlich Wonder Woman eben auch ein neues Kostüm. reden wir dann auch gleich nochmal drüber. Bei Justice League geht dieser Event los. Darkseid War und endlich machen wir Bekanntschaft mit Darkseids Tochter, was ich ganz interessant finde. Das ist jetzt auch schon seit ewiger Zeit angekündigt worden. Genau, Aquaman, ja, Blood, whatever. Bei Flash kommt der Reverse Flash zurück, also Professor Zoom. Bisher war der Reverse Flash immer Daniel West, das ist irgendwie der Cousin von ihm oder keine Ahnung, also nicht Wally West, sondern irgendwie Daniel West war bisher der Reverse Flash. Wir machen also jetzt wirklich Bekanntschaft mit Professor Zoom, was ich ziemlich cool finde. Green Arrow, ja, was auch immer. Lost Army, interessiert mich jetzt auch nicht so, die ganzen Sinestro-Titel gehen mir am Arsch vorbei. Justice League 3001, das war jetzt wirklich so ein bisschen Justice League International, also jetzt kriegt's die neue Justice League wahrscheinlich mit Starro the Conqueror zu tun, so zumindest sagt das Cover das so ein bisschen aus. Earth 2 Society kriegt eine neue Nummer 1, also was heißt eine Nummer 1, so die neue Earth 2 Serie, kriegen diesen neuen Planeten, ich denke, die bleiben auf dieser Convergence-Erde, die kriegen neue Kostüme zum Teil, der Batman ist eine andere Figur, also es ist eben nicht mehr Thomas Wayne Senior, glaube ich, dann in dem Fall, sondern es ist also auch neuer Batman. Die Maske sieht ein bisschen katzenähnlich aus, vielleicht ist es Ted Grant, der in den Earth 2 Comics inzwischen auch mit dabei ist, also Ted Grant ist Wildcat, vielleicht ist der das, allein durch die Maske würde ich das sagen. Martian Manhunter geht los, na, mal gucken, wie das wird. Teen Titans geht einfach nur weiter. Starfire, Deathstroke, Lobo kriegt irgendwie angeblich eine neue Ausrichtung, interessiert mich dann leider echt nicht mehr, weil ich bin jetzt mit Heft 6 raus aus der Nummer, geht mir also echt am allerwertesten vorbei. Konstantin der Hellblazer, weiß ich nicht, Omega Man von Tom King. Ja, ich bin ein bisschen unschlüssig, also was das soll, also, na, keine Ahnung. Press geht weiter, in dem Fall weibliche Press, also nicht wie in den 70ern eben die männliche Variante, sondern tatsächlich eine weibliche Figur. Genau, Midnight hatte ich schon mal drüber gesprochen, Section 8 ist eben dieses Hitman-Spin-Off. Bin gespannt, wie das weitergeht, written by, also geschrieben von Garth Ennis und gezeichnet von John McCrea, das originale Hitman-Team, also, und die Cover sind von Amanda Connor. Das könnte ziemlich lustig werden. Vielleicht ist es auch überhaupt nicht in der 052-Kontinuität, sondern weil DC ja auch gesagt hat, man möchte ein bisschen die Kontinuität verlassen. Vielleicht ist es noch die alte Kontinuität, aber ich halte einfach die Möglichkeit relativ verschwindend gering, dass Tommy Monaghan nochmal wieder zurückkommt. Alles im Allen klingt das nicht schlecht, weil da sind echt ein paar Sachen dabei, die mich interessieren würden. Allen voran Batman Beyond, weil das eben auch von Dan Jurgens geschrieben ist und Dan Jurgens kann mit Zeitreisen ganz gut umgehen. Ich muss mal jetzt mal eben auf die Seite zurück. Moment eben. Jetzt habe ich natürlich vergessen, mir da so ein Ding hinzulegen. Da Batman Beyond ist geschrieben von Dan Jurgens und Bernard Chang und reist irgendwo in so eine Realität zwischen Kamandi und seiner eigenen Zeit, weil du siehst im Hintergrund so ein bisschen, ja, so Kamandi-artige Dinge, so ein Omeg. Das ist also tatsächlich die einzige Serie, wo ich wirklich sagen würde, die Solicitations haben mich so weit überzeugt, dass ich dazugreifen möchte. Insgesamt hinterlässt dieses neue Programm bei mir aber einen echten faden Nachgeschmack und ich kann auch gleich erklären, warum. Es ist so ein bisschen so eine Veränderung mit dem Holzhammer. Wenn man das irgendwie nicht hinkriegt, Serien sich natürlich entwickeln zu lassen, dann ist das immer problematisch und ich kann euch auch gleich eben sagen, warum. Erstmal gibt es die neuen Kostüme über Batman, haben sie sich lustig gemacht, der wird inzwischen nur noch Bunnyman genannt, eben durch diese Fledermaus, das sind keine Fledermausohren, das sieht aus wie eine große Motte. Ne? So ein bisschen, manche Leute haben ihn mit The Tick verglichen, das auch mit den Körpermaßen ganz gut zusammenpasst. Dann hat Superman Jeans und T-Shirt, warum jetzt nicht einfach das alte Kostüm beibehalten? In der Justice League trägt er dieses Kostüm noch, warum in seinen eigenen Titeln nicht mehr? Na, man weiß es nicht, vielleicht liegt es an der Storyline. Die einzige Neugestaltung, die ich wirklich begrüße, ist das Wonder Woman Kostüm, weil sie endlich eine Ganzkörper-Rüstung bekommt, eben auch mit Hose und die Arme sind geschützt und sowas. Ne, ich will da überhaupt keine Story-Hintergründe haben. Ich finde einfach, dass sie ein Charakter ist. Sie ist einfach nicht unverwundbar, nicht so sehr wie Superman. Dadurch ist es wirklich sinnvoll, auch ihr eine Vollkörperrüstung zu geben, eine Ganzkörperrüstung zu geben. Und DC hatte das sogar schon mal eine ganze Zeit lang, als die New 52 eben angekündigt wurde, da hat man sie eben auch mit Hose gezeigt, was ich also wirklich dann auch begrüßt hätte, wäre es so gekommen. Aber man hat sie dann hinterher wieder in ihren komischen Badeanzug gesteckt und ich habe es echt nicht verstanden. Insgesamt bleibt aber eine Sache tatsächlich dabei zu sagen, wenn Charaktere nach vorne gebracht werden mit ihren Kostümen und Sachen also wirklich angekündigt werden, so das ist jetzt der neue Look dieses Charakters. Das ist keine natürliche Entwicklung. Also Superheldenkostüme entwickeln sich in den seltensten Fällen natürlich, sondern werden immer so mit dem Holzhammer betrieben. Gerade wenn es eben so diese Frontline-Charaktere sind oben. Das geht also meistens nur in eine Richtung, nämlich dann wieder zurück zum Original. Ein gutes Beispiel ist eben tatsächlich in den 90er Jahren bei Marvel zu sehen, wo man also wirklich beobachten kann, dass Charaktere wirklich teilweise komplett kaputt neu gestaltet werden. Und dann gab es irgendwann Heroes Reborn, alles wurde nochmal modernisiert, nochmal geändert. Und dann ist man Ende der 90er Jahre mit diesem Heroes Return Event dann tatsächlich wieder zu den originalen Kostümen zurückgekehrt. Hat die natürlich ein bisschen detaillierter gestaltet, aber im Grunde genommen waren es dann wieder die originalen, ja, ich sag mal 60er Jahre Kostüme. Ein Beispiel für einen Charakter, dessen Kostüm sich wirklich sehr natürlich entwickelt hat, ist Booster Gold, der wirklich seit 1980 oder sowas wirklich in regelmäßigen Abständen immer so ein kleines Update erhält. Und das auch wirklich immer wieder ein bisschen cooler, ein bisschen zeitgemäßer aussieht. Aber insgesamt ist das wirklich somit eines der wenigen positiven Beispiele für diese wirklich, ja, oder für eine gelungene Neuentwicklung dieser Kostüme. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis Wonder Woman wieder in ihrem Badeanzug rumläuft. Eine weitere Sache, die wirklich zu beobachten ist, dass Kostüme geändert werden und dann also wirklich screen-ready oder ja kinobereit dann eben gestaltet werden. Das kann man sehen bei The Vision, der jetzt seit Januar, seit Uncanny Avengers eben auch in den Comics so rumläuft, wie er in Age of Ultron aussehen wird im Film. Und mal sehen, wie lange das dann auch hält, weil The Vision eben auch ein Charakter ist, der nicht selten mal ein neues Kostüm spendiert bekommt. Ich erinnere da mal an die 90er Jahre, wo er mal weiß war, und zwar von oben bis unten. So, das neue Konzept ist ganz interessant, weil Danny Dio und Jim Lee also sagen, die Geschichte kommt zuerst und danach erst die Continuity. Da gibt es so einen Vergleich bei Marvel, die machen das schon sehr lange so. Da gibt es diese großen, krassen Events. Manchmal ist der Charakter hinterher anders und das sieht man dann auch in der einzelnen Serie. Was dann aber ein Problem ist, wenn dann die Charaktere in einer anderen Serie auftauchen. Also das ist ganz witzig. Das Problem habe ich gehabt bei She-Hulk, wo relativ zu Anfang der alte Captain America dann auftauchte und ich überhaupt nicht wusste, warum Captain America jetzt alt war. Und das war in Original Sin nicht passiert, da war er noch jung. Das war, also es wurde nirgendwo richtig erklärt. So, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe was nicht mitbekommen und habe dann angefangen, Captain America zu lesen, was ich eine ganze Zeit vorher einfach dann auch sein gelassen hatte, weil mir dieses Captain America auf Universum Z mit Anim Sola und bla bla bla und dann auch noch John Romita Jr., der mir mit seinen Zeichnungen dezent auf die Nüsse geht, ne? Bin dann wirklich angefangen, ab einem gewissen Punkt Captain America zu lesen, um einfach zu wissen, warum ist der jetzt alt? Danny Dio und Jim Lee sagen aber auf jeden Fall, dass das Publikum sich verändert hat und DC so ein bisschen nachzieht, also so ein bisschen Serien macht, die diesem neuen, veränderten Publikum gefällt. Ich finde, das ist eine wirklich gute Entscheidung, die getroffen haben und dass denen das nach 75 Jahren einfällt. Das ist also auch wirklich noch absolut in Ordnung, ne, dass sie also jetzt ein Programm machen, was vielleicht auch mal die Leser interessieren würde. Ja, mal gucken. Dann ist es so, dass diese ganzen Serien und Filme natürlich dann auch neue Leser anziehen. Also ein gutes Beispiel ist eben Konstantin, was durch die Serie ein bisschen so einen Schub bekommen hat. Und da wollen sie natürlich auch so ein bisschen die Richtung verändern, also mehr in Richtung TV-Serie. Die Serie heißt dann jetzt auch demnächst Konstantin the Hellblazer oder irgendwie sowas. Und da möchte man dieses Franchise ein bisschen stärker an die Serie andrücken. Das ist bei anderen Sachen vielleicht nicht so, aber wenn man sich gerade mal die All-Ages-Titel anguckt, also so, wie heißt das, Batmite und Bizarro, da ist es also tatsächlich so, da geht man also auf Charaktere, die eigentlich schon sehr beliebt sind. Und Batmite hatte in Batman the Brave and the Bold in der letzten Folge einen ziemlich starken Auftritt, also das war schon wirklich genial. Was aber auch cool ist, ist, dass eben diesen All-Ages-Titeln, die man dann da hat, dann aber auch sehr harte, krasse Serien entgegengesetzt, also eben auch wie Section 8 und Omega Man da als Beispiele genannt werden, sodass man also einen kein homogenes Programm hat, wie es bisher war. Du hattest eigentlich die ganze Zeit so diese typischen Superheldenhefte. Es war alles gleich gezeichnet. Man hatte so einen House-Style, wie man ihn bei Verlagen wie Vertigo eigentlich erwarten würde. Und das plötzlich in so einem Superhelden-Universum zu haben, war ein bisschen befremdlich. Marvel macht das seit jeher. Die haben Serien für jüngere Leser, die haben Serien für ältere Leser. Manche Serien sind cartoonig gezeichnet, manche sehr realistisch, manche sind sehr abgedreht gezeichnet. Also da gibt's eigentlich auch optisch was für jeden. Und bei DC, die New 52 war sehr homogen. Und da sagen Dan DiDio und Jim Lee eben auch, die möchten eben keine Homogenisierung haben. Und das finde ich schon ganz interessant. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, okay, das findet sich auch in den Solicitations wieder. Eben sehr viel Abwechslung, sehr viele verschiedene Richtungen, auch optisch eben alles ein bisschen abgedrehter. Eben, wie gesagt, Harley Quinn hat bewiesen, dass auch ein anderer Ton, ne, ganz gut funktioniert, und Harley Quinn war da wirklich ungefähr ein Jahr lang so eine Einzelkämpferin praktisch, ne? Also dieser Titel auch. Und die neuen Serien sollen sich auch dann erstmal entwickeln, bevor der nächste große Event ansteht, und das finde ich auf jeden Fall eine coole Ankündigung, weil das wird bei DC eigentlich echt selten getan. Die Leser haben allerdings auch die Möglichkeit, in dieses Universum erstmal reinzugucken, bevor es im Juni tatsächlich losgeht, was ich ganz interessant finde. Und zwar gibt's für alle Serien 8-seitige Preludes, die also die neuen Serien so ein bisschen vorstellen. Veröffentlicht wird das Ganze auf der DC-Webseite, damit die Leute das auf jeden Fall auch mitbekommen. Dann gibt's die Hefte dann, also diese 8-seitigen Preludes, eben auch kostenlos bei Comixology, aber auch in den Backups zu den Mai-Heften in Convergence, eben auch um das Free Comic Book Day Heft zu ergänzen, sagt Dan DiDio. Und da ist es also definitiv so, dass man die Möglichkeit hat, kostenlos in diese Serien reinzugucken und sich ein Bild davon zu machen, wie das passiert. Das sind also wirklich, ich glaube, Original Stories, sagte Dan DiDio. Die haben dann, also nehmen auch nichts aus den Heften selbst vorne weg. Und man kann sich da also wirklich nochmal davon überzeugen, ob das alles so seinem eigenen Geschmack entspricht. Ich finde, das ist eine faire Sache, weil dann kann man als Neuleser eben auch sagen, ich gucke mir das mal an, ohne Geld auszugeben. Also man kriegt da so ein Bonbon hingeworfen und kann dann schon mal gucken, ob einem der Geschmack gefällt. Einem Neuleser bei DC würde ich auf jeden Fall empfehlen, da im Mai mal nachzugucken auf der DC-Webseite. Und zu schauen, ob da nicht im Juni was für euch dabei ist. Ich, keine Ahnung, also wie gesagt, für mich als DC-Altleser, der jetzt eigentlich vor Convergence so ziemlich aus allem raus sein wollte, was DC angeht, also mich schmerzt das ein bisschen. Also weil, wie gesagt, die einzige Serie, die mich wirklich, wirklich, ja, piesacken würde, so ein bisschen pieksend, ist wirklich Batman Beyond. Einfach, weil ich gucken möchte, wie sich das auch von den bisherigen Batman Beyond Comics ein bisschen abheben kann. Und zwar geht es weiter mit Marvel und dem Secret Wars Impact, den es da jetzt geben wird im Mai, Juni. Und zwar gibt es definitives Finale des 616 und des ultimativen Universums. Es wurde also definitiv auch gesagt, dass Battleworld das neue Marvel-Universum erstmal für eine ganze Zeit sein wird. Was ein bisschen überraschend war, dass es wirklich 33 Serien gibt, die tatsächlich vor Secret Wars erstmal enden. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, weil das wird ein bisschen heftig. Ich kann aber die Sachen vorlesen, von denen ich glaube, dass sie auf jeden Fall wiederkommen auf der einen oder anderen Art, weil das so diese Staples sind, die Marvel einfach hat. Dazu gehört natürlich Amazing Spider-Man, The Avengers, Captain Marvel wird natürlich weitergehen, weil da gibt es bald einen Film. Deadpool verkauft sich wie geschnitten Brot, werden sie nicht absägen. Danach die Guardians of the Galaxy werden weitergehen, die Hulk kommt wieder. Legendary Star-Lord gehört zu Guardians of the Galaxy natürlich. Rocket Raccoon hat ganz gut funktioniert. Groot kommt jetzt demnächst noch dazu. Dann, es wird weiterhin eine Iron-Man-Serie geben. Thor, Uncanny Avengers. Nicht Uncanny Avengers, Entschuldigung, sondern die Uncanny Inhumans. Die gehen sogar, ich glaube, weiter. Also die werden überhaupt nicht pausiert, weil man natürlich möchte, dass diese Inhumans jetzt auch wieder bekannt werden. Ich denke, dass dieses ganze Mutanten-Ding aus den Avengers-Filmen rausgehalten wird. Ich glaube, dass Scarlet Witch und Quicksilver Inhumans sind. Ich habe da noch nichts zugehört, weil ich mich von solchen Spoilern eben fernhalte. Aber im Grunde genommen kann man davon ausgehen, die haben ja keine Rechte an den Mutanten. Die dürfen das Wort ja noch nicht mal benutzen. Das ist total absurd. Und dadurch, dass es eben auch einen Inhumans-Film geben wird, dann gehe ich davon aus, dass auch diese Serie dann weiterlaufen wird, zumindest an Kenny Inhumans. Vor allem, weil dieses Attila Rising, glaube ich, eben auch ein wichtiger Punkt in Secret Wars selber sein wird. Es wird auch wieder eine Wolverine-Serie geben, auch nach Secret Wars. Da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Was ja definitiv aufhören wird, und ich denke, das sind so Serien, die sind auch ziemlich schwierig im Moment, sind die Fantastic Four und die Uncanny X-Men. Uncanny X-Men ist ja dieses Kernheft, das Original-Volume praktisch aus den 60er Jahren. Da muss man abwarten, was mit den X-Men passiert, ob die überhaupt noch in der Marvel-Kontinuität sind, ob die ihre eigene Realität bekommen, wie Samich jetzt weitergeht. Die Fantastic Four werden, so wie es jetzt zumindest zu hören war, auch nicht mehr unbedingt eine eigene Serie haben. Man sieht also wirklich, dass zumindest bei diesen beiden Serien ja, Marvel so ein bisschen die Finger davon lässt. Die möchten einfach nicht, dass sobald dieser Fantastic Four Film ins Kino kommt, dass irgendwo ein Fantastic Four Heft auch zu kaufen sein wird. Einfach damit die Fantastic Four und Marvel nicht gleichgesetzt werden. Das ist heftig, dass Marvel diese Marke tatsächlich irgendwie hinter sich lässt. Aber naja, die Filme waren bisher ziemlicher Müll und da kann Marvel einfach nichts mit anfangen. Und Marvel möchte einfach das, was oder Disney vielleicht sogar eher, möchte vielleicht das, was Fox da macht mit ihren Filmen, nicht mehr großartig unterstützen und geht deswegen diesen Weg. Und das ist so meine Erklärung dafür. Die Autoren konnten sich in jedem Fall für ihre Serien aussuchen, wie die Serien enden sollten. Und zwar hatten sie zwei Möglichkeiten, einmal eine Last Days Story zu erzählen. Das heißt, wirklich so ein Heft zu bringen, was dann die letzten Tage des 616-Universums dann auch tatsächlich beleuchtet. Da gibt es ein paar, ich glaube Miss Marvel, Magneto und so weiter und so fort. Das sind so die Hefte, die dann auch tatsächlich enden vor Secret Wars und dann auch erstmal pausieren müssen, was ich bei Miss Marvel schon sehr schade finde, weil das ist ein wirklich großartiges Heft. Ich glaube auch nicht, dass Marvel hingehen wird und diesen Charakter dann sterben lassen wird, weil er kommt einfach auch so wahnsinnig gut an. Aber da muss man abwarten. Aber da wird es eben auch so ein Last Days Heft geben. Mal gucken, wie es damit der armen Kamala Khan zu Ende geht. Oder man hat eben die Möglichkeit gehabt, eine Story zu erzählen, die während des Secret Wars spielt und dann eben auch, wo es dann auch irgendwann ein Ende geben wird. Spider-Man wird beispielsweise in Amazing Spider-Man Renew Your Woes fortgesetzt. Das ist eine Storyline, wo also dann tatsächlich die Hochzeit mit Mary Jane nochmal thematisiert wird. Mayday Parker wird geboren und so weiter und so fort. Also es gibt schon Serien, die zwar enden, eben Amazing Spider-Man gehört ja auch dazu, aber die Serie wird von Dan Slott dann in diesen Heften während Secret Wars irgendwie fortgesetzt. Spider-Verse geht dann ja auch nochmal weiter. Da muss man mal gucken, wie das aussieht. Jeff Lemire hingegen hat allerdings gesagt, seine All-New Hawkeye-Serie würde von Secret Wars überhaupt nicht beeinflusst werden. Ne, wohingegen der Verlag selber sagt, ja, alle Serien werden in irgendeiner Art und Weise davon betroffen sein. Vermutlich, und das ist so meine Interpretation der ganzen Geschichte, verändert sich viel eher das Universum um die Charaktere herum. Und ein Beispiel dafür ist beispielsweise eben Grant Morrisons Batman Incorporated, wo es genauso gewesen ist. Die Serie ist pausiert. Die lief also, ich glaube, schon seit 2009 oder 2010 oder sowas, wurde dann eben für den Reboot dann auch pausiert und ging dann irgendwann nach dem Reboot auch weiter. Und der einzige Unterschied zur vorherigen Batman Incorporated-Reihe war eben, dass teilweise die Alter Egos anders waren, die Kostüme waren anders, aber die Story selber ging weiter, nahtlos. Du hattest dann eben nicht mehr Stephanie Brown als Batgirl, sondern wieder Barbara Gordon in ihrem alten Kostüm. Du hattest Nightwing eben mit dem roten anstelle dem blauen Falken oder was er da hat. So, da hat sich also das Universum um die Serie herum entwickelt, während die Story einfach wirklich nahtlos weiterging. Muss man mal warten. Also ich kann mir vorstellen, dass es Serien geben wird, die gar nicht direkt in Secret Wars reinspielen, aber wo dann nach Secret Wars irgendwann ein Universum vorhanden ist. Also die Figuren müssen dann wahrscheinlich mit einem anderen Universum klarkommen oder vielleicht wird es genauso wie bei Batman Incorporated überhaupt nicht thematisiert. Morrison hat das ja ganz gut ausgeblendet. Das soll es dazu auch gewesen sein, weil ich glaube, selbst wenn ich gleich den ganzen Fuck-up, den ich hier gerade eben produziert habe, rausschneide, wird das heute eine sehr lange Sendung. Vielleicht so als Kompensierung für die letzte Sendung, die ausgefallen ist. Mal gucken. Ich möchte noch mal ein paar Worte zu diesem Trailer verlieren, zu Adam Sandler's Pixels. Die Ankündigung, dass er diesen Film machen würde, ist schon ein bisschen länger bekannt und das war mir auch immer wieder bewusst. Immer wieder, wenn ich an diesen Kurzfilm gedacht habe, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, musste ich dann auch daran denken, dass Adam Sandler noch einen Film dazu machen möchte. Der Trailer ist inzwischen raus. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich find's grauenhaft. Also das ist wirklich schlimm. Kevin James ist wieder mit dabei, als wenn, keine Ahnung, warum Adam Sandler immer Filme machen muss mit Kevin James, keine Ahnung. Also das ist auch wieder so ein Ensemble-Piece, möchte ich fast schon sagen. Es ist alles so auf diese 80er-Jahre-Retro-Videospiele gemacht. Das ist schon auch beabsichtigt. Aber der Plot in diesem Trailer, der geht schon sehr auf die Ghostbusters und das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Also, dass man jetzt wirklich so eine 1-zu-1-Kopie der Ghostbusters machen muss, ich verstehe halt nicht, warum. Naja gut, ich weiß es nicht. Ich ertrage Adam Sandler im Kino sowieso nicht mehr. Ich habe, glaube ich, seit Sohan keinen Adam Sandler-Film mehr gesehen. Und das ist auch absichtlich so passiert, weil Sohan war echt, das war gruselig. Also das war unfassbar. Ich habe keine Ahnung, was das für ein, das war ein unheimlicher Bullshit-Film. Also wirklich, nicht drüber, na, hör auf. Also ich mache um Adam Sandler-Filme einfach wirklich immer wieder einen großen Bogen. Den werde ich mir angucken, einfach nur um zu gucken, ob das Optische, diese Voxel-Grafik, die dieser Film ja hat, darüber hinweg täuschen kann, dass es halt im Kern ein Adam Sandler-Film ist. Ich ertrage den Ton von diesem Typen halt nicht. Dieses genervte, pessimistische, ja, fast schon fatalistische in diesem Ton von dem Typen, das ertrage ich echt nicht mehr. So, deswegen habe ich da einfach nicht so große Lust drauf. Dann noch mal ein paar Worte zu Valiant-Filmen. Da wird es wohl offensichtlich bald ein paar Sachen geben, was ich ganz cool finde. Ich glaube, Harbinger ist schon seit 2008 oder sowas optioniert. Die Pläne werden jetzt ein bisschen konkreter. Ist allerdings auch ein No-Brainer, warum man da nicht schon auf die Idee gekommen ist, verstehe ich halt auch nicht. Da gibt es so viele tolle Figuren. Allein diese Harbinger, diese Harbinger-Comics, die es aktuell gibt, die kannst du einfach so zack auf die Kinoleinwand. Ne, da wird sich auch keiner beschweren. Hups, das ist ja doch ein bisschen wie X-Men. Ja, vielleicht ist es wie X-Men, aber na gut. Ne? Allein dieser Ton, den die Valiant-Comics einfach haben, so ein bisschen auch dieses Tongue-in-Cheek, so Quantum and Woody wurde schon gefordert, vielleicht als Serie oder sowas, Shadowman, keine Ahnung, X-O-Manowar, es gibt so viele Beispiele für gute Serien, Archer und Armstrong würde auch großartig funktionieren als Film, einfach weil das so ein bisschen auch Indiana Jones mit da drin ist, gerade im ersten Band, den ich schon gelesen habe, das ist auch ein bisschen Indiana Jones mit da drin, das kann man super verfilmen und dann auch so ein bisschen Science-Fiction, bla bla, das kriegt man schon ganz gut hin. Da freue ich mich noch drauf, das ist ein bisschen als vorgezogene Preview eben, also zum Thema Film, das Ganze nochmal eben abgehandelt, weil ich beeile mich gerade ein bisschen unnötig. Ich muss hier nämlich noch ein paar Reviews machen. Action Comics Nummer 40 ist der erste Auftritt des echten, wirklichen, tollen Bizarros, und zwar nicht dieses Klons, dieser Bizarro-Klon, den es schon gegeben hat ein paar Mal, also es gab einen auf Erde 1 und es gab noch einen Bizarro-Klon auf Erde 2. Nee, es ist tatsächlich der echte Bizarro, Mi am Bizarro. Ne, den haben wir jetzt tatsächlich und Superman geht tatsächlich durch irgendeinen, ich glaube, das ist tatsächlich so, ja, ich glaube, am Ende von Superman Doomed war das irgendwie, da wird er, glaube ich, gefragt, wo bist du denn so lange gewesen? Und dann sagt Superman, glaube ich, willst du nicht wissen? Und ich glaube, das ist diese Sache, die da passiert ist. Und er geht durch dieses Wurmloch und landet dann auf Bizarro World, das ist eine Erde im Multiverse, tatsächlich eine echte Realität und das eben alles anders. Und er trifft auf diese ganzen Bizarro-Figuren und also auf die Bizarro-League und weiter und so weiter und so fort. Und das ist total faszinierend zu sehen, wie viel da einfach schief läuft. Und der Einzige, der halbwegs normal denkt, ist da Metallo, ne, weil er sein Gehirn repariert hat und die beiden unterhalten sich und stellen einfach fest, wie total krank das ist. Plötzlich bricht Doomsday aus irgendeinem Realitätsriss hervor, infiziert Bizarro und danach geht alles komplett durcheinander. Also das ist eines der lustigsten Hefte, die innerhalb von so einem Superman- und Action-Comics-Run überhaupt jemals erschienen sind. Auch ein Highlight. Das kann man einfach so lesen, ohne irgendwas vorher gelesen zu haben. Das interessiert auch nicht. Plötzlich taucht Doomsday auf. Ja, na und ist halt einfach so. Ist total großartig. Und eben auch so ein bisschen der Startschuss für die Bizarro Ongoing, die jetzt dann im Juni auch startet. Es ist keine Ongoing, Entschuldigung, sondern eine Mini, aber es sind eben 6 Hefte und da kann man sich also auch mal reingucken. Also hier ist auch so gerade ein Bildschirm ausgefest. Das geht gar nicht mehr. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Die Zeichnungen von Greg Pak sind also verhältnismäßig abgedreht, also dass der das so großartig hingekriegt hat, dann auch so sehr von seinem eigenen Stil abzuweichen und das so bunt und knallig und abgedreht zu zeichnen. Das hat mich echt gewundert, weil normalerweise zeichnet der sehr sachlich und schon auch ein bisschen tendenziell eher realistisch. Mir hat das Heft sehr gut gefallen, kann ich also wirklich nur empfehlen. Erinnert so ein bisschen auch an diese Sequenz in All-Star Superman, wo Superman eben auch auf Bizarro World verschlägt und da im Prinzip eine ganz ähnliche Herangehensweise zeigt, wie jetzt in diesem Action-Comics-Heft. Das kann man also sehr gut miteinander vergleichen. Ich möchte jetzt in jedem Fall mal dieses Tales of Bizarro World Trade Paperback mir angucken. Das steht jetzt irgendwie ganz oben auf meiner Leseliste. Das ist ein Trade Paperback, was ein paar Serien oder ein paar Hefte aus dem Silver Age sammelt, eben auch den ersten Auftritt von Bizarro aus Adventure Comics Nummer 285, glaube ich, wenn meine Recherche hier mich da ganz nicht ganz im Stich lässt. Das ist, glaube ich, der erste Auftritt dieser Bizarro-Familie tatsächlich. Und dann eben noch so ein paar andere Geschichten eben. Und das heißt eben Tales of Bizarro World. Und dann gibt es irgendwie noch Escape from Bizarro World, was irgendwie noch so eine Handlungsstrang aus Superman-Heften ist oder sowas. Aber da möchte ich noch nicht reingucken. Also ich habe wirklich Bock auf diesen Silver Age-Kram. Dann habe ich noch eine weitere Review, nämlich Simpsons Comics 218. Ich weiß nicht, welche Nummer das in Deutschland hat. Ich glaube dann auch 218. Ich glaube, die Nummerierung ist identisch. Ich habe es in der US-Variante gelesen, weil der Preis ist fast der gleiche. Das ist, glaube ich, irgendwie 20 oder 30 Cent Unterschied. Dann habe ich gedacht, komm, ne, holst du die auf Englisch. Ist eine Verarsche auf Guardians of the Galaxy mit ganz vielen Sachen, die im Hintergrund passieren. Wenn ihr auf Simpsons Bock habt und dieses Spoof-Hefte mögt von den Simpsons, und das war wirklich ein Heft, wie die alten, guten, alten Spoof-Hefte der Simpsons Comics. Das war also wirklich eines der Highlights, Highlight-Hefte der letzten Jahre, so dieses Simpsons-Heft. Ich vermisse das tatsächlich in den aktuellen Simpsons-Heften sehr, dass so ein Heft kommt, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch zeichnerisch sehr, sehr cool, immer welche Einspielungen auf irgendwelche aktuellen Filme, also es bleibt nicht bei Guardians of the Galaxy, weiß Gott nicht. Dann möchte ich noch ein Wort verlieren zu Howard the Duck Nummer 1. Lest es einfach, das ist so großartig, das ist so ein fantastisches Heft. Ich habe die Serie im Print-Abo jetzt, weil ich gewusst habe, irgendwie ist das was Besonderes. Und bei langjährigen Howard the Duck-Fans wird dieses Heft also wirklich als Rückkehr zu alten Howard the Duck Ongoing aus den 70ern, glaube ich, gefeiert. Da gibt's auch einen Omnibus, gibt es da jetzt inzwischen, wo alles Mögliche drin ist. Also irgendwie, Howard the Duck ist ja ein Charakter aus den Man-Thing-Comics. Und ich glaube, ein wichtiger Auftritt hat er, glaube ich, in, und jetzt nicht lachen, also wer jetzt lacht, der ist echt 12 Jahre alt, Giant-Size-Man-Thing. Okay, ihr dürft doch lachen, weil es ist halt echt lustig. Giant-Size-Man-Thing, yeah. Da ist eben so einer der wichtigsten Auftritte von Howard the Duck eben drin, und bei langjährigen Fans wird dieses erste Heft also wirklich so als Rückkehr in die zu guten alten Howard the Duck-Zeit gefeiert. Und ich glaube, Chip Zdarsky, der Autor dieses Heftes, hat auch Sex Criminals geschrieben bei Image, glaube ich. Da habe ich noch nichts von gelesen. Das soll aber sehr verwegen und abgedreht sein. Ich kann noch mal so eine lustige Geschichte erzählen, weil dieser Howard the Duck, den es aktuell gibt, das ist gar nicht mehr der originale Howard the Duck. Also Steve Gerber, der Erfinder von Howard the Duck, hat sich diese Figur quasi irgendwann wieder angeeignet. Diese eine Anekdote erzähle ich euch noch, und dann entlasse ich euch in euren wohlverdienten Nerd-Sonntag. Nämlich ist es so, dass es in den 90ern ein von Steve Gerber geschriebenes Spider-Man-Team-Up-Heft gibt. Und dort gibt es eben ein Team-Up mit Spider-Man und Howard the Duck. In diesem Heft ist eine Szene drin, in der Spider-Man in einem dunklen Lagerhaus gegen eine nicht zu erkennende Gestalt kämpft. Zeitgleich erschien bei Image ein Heft Savage Dragon, Team-Up weiß ich gar nicht, wo Savage Dragon zusammen mit Destroyer Duck kämpft. Destroyer Duck ist über, ich glaube, Eclipse Comics dann im mehr oder weniger Besitz bei Image gelandet. Ich glaube, Todd McFarlane hat den Laden einfach damals komplett aufgekauft, 1994, und die ganzen Figuren einfach bei Image integriert. Und es gab eben ein Crossover mit Savage Dragon und Destroyer Duck. Und in diesem Heft verschlägt es Savage Dragon in ein dunkles Lagerhaus, wo er gegen eine nicht zu erkennende, aber ein bisschen Spider-Man-ähnliche Gestalt kämpft. In diesem Savage Dragon Heft wird erklärt, dass Howard the Duck, ne, also ich meine, ich muss jetzt nicht erklären, was da gerade passiert, ne, wird also erklärt, dass Howard the Duck sich geklont hat. Die Klone sind mit Spider-Man, also die Klone von ihm und seiner Freundin Beverly, sind mit Spider-Man weitergelaufen, und er selber ist mit Savage Dragon weitergegangen, hat seine Federn grün gefärbt und sich Leonard the Duck genannt. Und so hat Steve Gerber sich seine Figur zurückgeholt. Also mehr oder weniger durch diesen Story-Kniff. Leonard the Duck ist der originale Howard the Duck, und der 616er Howard the Duck ist nur ein blöder Klon. Ne? Das ist mehr als nur Headcanon, das ist also tatsächlich in Story passiert. Ein inoffizielles Crossover zwischen zwei Verlagen, die hat es immer schon mal gegeben. Also es gibt diese Rutland-Crossovers, von dem ich auch ein Heft habe. Das ist irgendwie in Avengers Nummer 83 passiert oder sowas beispielsweise. Das waren diese Halloween-Paraden-Crossover, die es zwischen Marvel und DC gegeben hat. Und ein Heft davon habe ich tatsächlich. Avengers 83, das ist da, wo, ich glaube, die Valkyrie so einen Rache-Plot schmiedet und die ganzen Mädels zusammenhortet und die sich dann an den männlichen Avengers rächen müssen. Und das Ganze findet irgendwie auf dieser Rutland Halloween-Parade statt. Und das ist eben auch so ein Beispiel für so ein inoffizielles Crossover zwischen Marvel und DC, weil die es da mit einem Charakter zu tun bekommen, der Batman nicht unähnlich sieht. Das Ganze wird dann fortgesetzt, ich glaube im Jahr darauf, in einem Justice League Heft und dann nochmal ein Jahr später bei Thor. Das müsste man sich aber nochmal zusammen googeln, wie das genau zusammenhängt. Total abgedreht und lustig. Ja, dieses Howard the Duck Heft auf jeden Fall für mich eine riesengroße Empfehlung. Also wirklich auch die nächsten Solicitations sehen ganz gut aus. Das nächste Heft, ein Crossover mit Rocket Raccoon. Warum auch nicht? Die beiden Charaktere passen gut zusammen. Und ich hoffe auch, dass Howard the Duck demnächst nochmal ein paar Auftritte in den Filmen bekommt. Er ist halt auch in den Comics immer wieder ein Hintergrundcharakter gewesen. Allein in, ich glaube, Secret Invasions taucht er irgendwie 5 oder 6 Mal auf. Und Brian Michael Bendis hat gesagt, ja, er hätte ihn nicht einmal ins Skript geschrieben. Und ich glaube, Francis Lionel Yu hätte ihn einfach nur reingezeichnet, weil er einfach so ein großer Fan ist. Und ja, das gilt für mich halt auch. Also nehmt bitte nicht diesen 80er-Jahre-Film als Blaupause für Howard the Duck, weil das hat mit der Figur einfach echt überhaupt nichts zu tun. Allein auch seine Auftritte in den Marvel-Zombies-Comics, da dann hinterher, ich glaube, jetzt in 2 oder 3 Volumes, gehört er dann ja auch mit zur festen Besetzung. Und da kann man sich das Ganze auf jeden Fall nochmal angucken. Also das ist also wirklich, ich glaube, Marvel Zombies Nummer 5 und Marvel Zombies Destroy. Das sind so die beiden Marvel Zombies Volumes, wo Howard the Duck entsprechend eine der zentralen Figuren ist und ist einfach eine meiner Lieblings-Marvel-Figuren und deswegen auch wirklich diese starke Empfehlung. Lest Howard the Duck. Das funktioniert auf so vielen Ebenen, so großartig. Schweinewitze, ich habe lange nicht mehr so gelacht. Genau, also vielleicht seit Action Comics Nummer 40 nicht mehr. Was ich ungefähr 2 Wochen vorher oder eine Woche vorher gelesen habe oder keine Ahnung. Irgendwie so. Aber es ist alles sehr zeitnah beieinander gewesen. Ja, wie gesagt, ich verbleibe dann mit einem schönen Gruß Richtung DC. Ich hoffe, euer Plan geht auf. Freue mich dann auf die nächste Sendung. Das war jetzt heute ein bisschen länger, glaube ich, weil ich bin jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Ich schneide mir das aber gleich nochmal runter mit den ganzen Fuck-Ups, die ich heute hatte. Das ist also fast schon unmöglich. Dann bis in die nächste Woche. Hört nochmal die Kinderstunde rein. Die kann ich wirklich empfehlen. Teilt uns bitte auch mit, ob ihr da noch Vorschläge habt für Serien oder für Themen oder sowas. Schickt uns bitte auch eure Erfahrungen über das Kinderfernsehen eurer Zeit, wie ihr das Fernsehen wahrgenommen habt, wie ihr das Fernsehen heute wahrnehmt. Und wir sehen uns da, also dann tatsächlich wieder, ich glaube irgendwann Mitte April kommt da die nächste Sendung, irgendwann so eine Woche oder 2 nach Ostern haben wir das so geplant. Ist also jetzt auch schon bald 3, 4 Wochen oder sowas. Und von mir gibt's aber nächste Woche erstmal wieder eine Nerd-Nerd-Nerd-Sendung, eine Nerd-Nerd-Nerd-Solo-Sendung. Genau. Das war's dann für heute. Auf wieder Nerd. Nerd Nerd Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Wenn jetzt hier meine Notizen mal entsprechend laden würden, weil das hatte ich mir anders gedacht. Ah, jetzt kommt's. Gut. Fangen wir mal an. Ist jetzt schon fertig geladen? Ne, lädt noch so ein bisschen. Ja. Ne? Ja, ich könnte noch einen Witz erzählen. Genau. Nee. Oder? Es kommt so langsam. So langsam, aber sicher kann ich hier schon was machen. Es lädt noch. Wieso dauert denn das so lange? Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Das ist auch besonders schön. So. Kann ich jetzt? Nee, immer noch nicht. Was haben wir denn hier? Ja, wenn die Technik streikt, dann hilft auch kein Tarifvertrag. So. Genau. Ja, das hatte ich mir, wie gesagt, anders vorgestellt. Normalerweise wäre das jetzt gegangen. Ich weiß gar nicht, warum das Tablet jetzt hier so eine fiese Matenten macht. Das ist mir jetzt irgendwie auch gerade ein bisschen blöd, dass das auch just da passiert, wo ich meine Sendung. Ja, ich weiß, dass du ein Netzwerkproblem hast. Du hast nicht nur Netzwerkprobleme, sondern ganz andere Probleme auch noch. So. ja, da bereitet man sich schon mal vor, ne, geht's nicht. Das ist schon echt, möchten Sie die App schließen? Ja, mach mal. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, machen wir das nochmal. So, hier. Datei. Dann. Ich muss erstmal wieder suchen. Das ist auch eine blöde Ansicht hier. Da. Jetzt muss ich einfach mal warten. Vielleicht löst sich das Problem jetzt von selber. So, ja. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. So. Das schneide ich natürlich hinterher nicht raus. Das habe ich jetzt auch nur gesagt, weil ich es tatsächlich vergessen sollte, rauszuschneiden. So, erstes geladen, jetzt warte ich nochmal eben. So, tatsächlich, da haben wir es. Sollen wir richtig zoomen? Zoome, du Tablet, zoome. Irgendwann später. Das macht mein Tablet schon wieder nicht, das, was es soll. Das wäre nicht zu fassen. So, ne? Was haben wir hier? Lalalala, mein Tablet macht, was es will. Heute ist die Technik etwas durcheinander. Dubidu. Dubidubidu. So, jetzt muss ich mein, die ganzen Technik-Fuck-Ups erstmal mit Singen irgendwie rumkriegen. Jetzt hat sich in meinem Comic, ach Quatsch, in meinen Notizen für die Sendung tatsächlich mein PDF-Reader geöffnet. Also in der, das ist totaler Kack. Wie kannst du 11 von 5, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Brich das ab, ich will das anderes. Das kann doch nicht sein, dass das während der Sendung. Ach Mann. So, mach den Kack zu. Das auch. So, wo sind meine Notizen? Wo sind meine fucking Sendungsnotizen? Na, hier auch nicht. Ja, liebe Leute, daran sieht man, wie Technik einen dann auch tatsächlich zur Weißglut bringen kann. Hätte ich mir das einfach im Hintergrund auf dem Laptop geöffnet, wäre das anders. Aber nein, ich möchte das ja unbedingt mit dann auch moderner Technik machen. Mein Tablet dann auch dazu benutzen, wofür es gedacht ist. So, jetzt habe ich hier also tatsächlich meine Sendungsnotizen gefunden. Ich halte es nicht aus. Das nächste Mal schreibe ich die woanders rein. Das ist nicht zu fassen. So, das möchte ich auch anders haben. Das ist irgendwie... Heute ist das alles sehr improvisiert. Also ich sollte aufhören, mich auf Sendung vorzubereiten. Das kommt nichts mehr rum. So. Kann ich die Hälfte rausschneiden? Das ist so zum Kotzen. Puck, puck, puck. So, dann weiß ich, dass ich hier gleich schneiden muss.